Den Sunday Service. Die zweite Stunde geht weiter, wie gewohnt, mit den Konzerttipps. Die kommende Woche in Hamburg gibt es so einiges zu erleben, live. Und ja, am Dienstag zum Beispiel die Hidden Cameras haben wir gerade eben gehört mit ihrem Track, wie ist er noch gleich, der hieß Doom. Und die Hidden Cameras könnt ihr live erleben am Dienstag, den 4. November auf Kappnagel im KMH, in der Kappnagel Music Hall. Ebenfalls dabei aus Berlin sind Pitch Tuner, die haben gerade eine neue Platte veröffentlicht. Ready to Go heißt diese. Wir hören mal rein, hier kommt ihr Track Living Dead. Yeah. Pitch Tuner mit ihrem Track Living Dead von ihrem neues Album Ready to Go. Die Band aus Berlin spielt zusammen mit den Hidden Cameras am Dienstag, den 4. November auf Kampnagel. Ebenfalls Dienstag im Haftklang sind zu Gast Joyce Maynor. Die machen richtig schön lautigen, weiß ich nicht, was ist es? Ist es Hardcore? Ist es Emo-Core? Auf jeden Fall hier zu hören. Ihr Track Heated Swimming Pool. Yeah. Heated Swimming Pool, das waren Joyce Maynard. Die klingen ansonsten eigentlich echt sehr viel krachiger und rauer, das könnt ihr mir glauben. Eben eher so eine Schmusenummer von ihrem aktuellen Album Never Hung Over Again. Die Band spielt live am Dienstag, den 4.11. im Hafenklang. Ebenfalls Dienstag findet statt unser Konzerttipp der Woche, und zwar ist das Ty Segall. Der spielt im Knust und kommt hier mit seinem Track The Faker. Das war Ty Segall mit The Faker, und mit ihm kommt einer der kreativsten und spannendsten Künstler der USA auf Tour. Aus Kalifornien kommt er, und ob er nun selbst Musik macht, produziert oder mit anderen Leuten Kollaboration eingeht, seit Jahren veröffentlicht er spannende Alben, die hierzulande von der Presse eigentlich größtenteils ignoriert werden und eigentlich ganz zu Unrecht. Seine Musik ist eigentlich zugegebenermaßen nicht leicht verdaulich, aber trotzdem macht das ja auch gerade den Reiz aus. Vor kurzem hat Ty Segall mit Manipulator sein siebtes Album veröffentlicht, auf dem ziemlich viele neue Songs zu hören sind, die sehr abwechslungsreich sind. Mal kommen da Black Sabbath-Töne durch, mal ein bisschen Grunge-Geräusche, mal irgendwie harmonischer Lo-Fi-Pop, und das ist häufig alles dann in einem einzigen Track gepackt. Live soll das Ganze nochmal einen draufgesetzt werden von Ty Segall. Das ist dann manchmal wie so eine rotzige, wilde Bühnensound-Geschichte, die regelmäßig in Jubelstürme und in Punkrock-Happenings ausartet. Ty Segall hörten wir gerade, und hier noch ein weiterer Track von ihm, The Clock, live das Ganze am Dienstag im Knust. Track von Ty Segall, der spielt live am Dienstag, den 4. November im Knust, und das ist hier Konzerttipp der Woche beim Sunday Service Nummer 1. Nachher gibt es noch einen zweiten, nämlich, aber der findet dann erst am Montag statt, also dauert es noch ein bisschen, bis ich darauf hinweise. Nächster Tipp, ebenfalls Dienstag in Astra-Stube spielen Elliot Brutt oder Brutt, die kommen aus Kanada, haben gerade mit Work and Love eine neue Platte veröffentlicht, und hier kommt ihr Track Mission Bell. Thank you. Das waren Elliot Brood mit ihrem Track Mission Bell. Die Kanadier könnt ihr live erleben in Astra Stube am Dienstag, den 4. November. Vor gut zwei Wochen sollten The Common Linnets in Hamburg spielen. Das Konzert wurde damals spontan abgesagt, weil ich glaube die Sängerin krank war. Jetzt wird's nachgeholt und zwar ebenfalls am Dienstag, den 4.11. The Common Linnets spielen dann im Grünspan. Am Mittwoch, den 5.11. sind The Growlers aus Kalifornien im Knust zu Gast. Die haben gerade mit Chinese Foundation neue Platte veröffentlicht. Davon hier ihr Track Magnificent Sadness. Growlers hörten wir. Die machen Beach-Goth nach eigenen Statement, also so nennt sich ihre Musikrichtung. Ja, und ihr könnt das Ganze live erleben am Mittwoch, den 5.11. spielen The Growlers im Knust. Dann geht's weiter mit Samstag, den 8.11. Wild Birds and Peace Drums, ein Duo aus Göteborg, kommen nach Hamburg und spielen auf Kampnagel. Haben gerade vor kurzem mit Rhythm eine neue, spannende, tolle Platte veröffentlicht. Hier kommt ihr Track Soft Wind, Soft Death. Wild Birds and Peace Drums. Das sind Mariam Valentin und Andreas Werlin, kommen aus Schweden beide und machen Musik auf ihrem neuesten Album Rhythm, die ausschließlich zusammengesetzt wird aus Gesang und Schlagzeug. Eben gerade ihr Track Soft Wind, Soft Death und Wild Birds and Peace Drums spielen auf Kampnagel, und zwar am 8.11., das ist Samstag diese Woche. Am gleichen Tag gibt es ein Release-Konzert im Molotow von Swearing at Motorists. Die haben eine neue Platte veröffentlicht, die habe ich leider noch nicht bekommen, von daher kann ich auch euch nichts vorspielen. Deshalb geht es weiter mit Peter Licht am 9.11. am Sonntag, spielt der auf Kampnagel, von dem habe ich auch nichts Neues vorliegen, aber stattdessen The Grand Opening spielen in der Hasenschaukel. Hier kommen sie mit ihrem Track Target. Come to The Grand Opening. Das ist John Roger Olsen, der kommt aus Schweden und spielt in der Hasenschaukel, und zwar am Sonntag, den 9. November. Ebenfalls am Sonntag sind Trümmer zu Gast im Molotow, spielen dort natürlich Tracks von ihrem gleichnamigen Album, welches im August erschien. Hier zum Beispiel dieser Song hier, Revolte. Revolte, ein Track von Trümmer. Ja, die könnt ihr sehen live im Molotow am Sonntag. Das ist der 9. November. Am Tag darauf, am Montag, den 10.11., spielen The Datsuns im Hafenklang. Die Band aus Neuseeland ist gerade mit einem neuen Album unterwegs. Deep Sleep heißt das. Hier ihr Track Bad Taste. Love. großartiger Rocksound hier aus Neuseeland. The Datsuns hörten wir, ihr Track Bad Taste vom neuesten Album Deep Sleep. Die mögen es kurz und knackig. Ja, The Datsuns spielen live im Hafenklang, da passt es ja auch ganz gut hin musikalisch. Und zwar am nächsten Montag, den 10. November. Ebenfalls spielen am Montag Angus and Julia Stone in der Freiheit. Das Konzert ist ausverkauft. Und ich empfehle noch als Konzerttipp der Woche Nummer 2 die Glass Animals im Nordspeicher. Glass Animals hörten wir mit Black Mambo. Die Glass Animals, das sind vier junge Künstler aus dem englischen Oxford. Die haben im Sommer mit Saba ihr Debütalbum veröffentlicht. Großartige Platte mit ganz viel souligen Gesang drauf und ja, Elektronik dabei, Pop dabei und das Ganze gut zusammengesetzt, als ob es aus einem Guss wäre. Und ihr könnt sie live erleben. Die Glass Animals spielen live in Hamburg am Montag, den 10. November. im Nordspeicher, das ist in der Bernhard-Nocht-Straße und das ist auch hier Konzerttipp der Woche. Nummer 2 vom Sunday Service, ein weiterer Track von den Glass Animals kommt hier mit GOI. Das waren die Glass Animals mit ihrem Track GUI. Die vier Boys aus Oxford könnt ihr live erleben. Am nächsten Montag, den 10. November im Nordspeicher, Konzerte der Woche hier vom Sunday Service. Die sind ja immer eigentlich einen besonderen Besuch wert. Ja, Sunday Service, ihr hört FSK, das freie Senderkombinat, und die Sendung auch sonst zu hören als Austauschsendung bei Radio Korax in Halle, Radio T in Chemnitz und Radio Störfunk in Schwäbisch Hall und dem Stuttgarter Raum. Und hier geht's weiter jetzt, die letzte Stunde mit neuer Musik.